Ich muss den Kopf über Wasser halten, sonst ist der Stoff nass, Alter. Ich sollte Kopf einer Stange halten, sonst fliegen Kopfsteinbugs über Hackeberry. Finn, ich trinke Gin Tonic mit Cranberry Stimpack. Eugenetik, ich bin der Feuerteufel. Another break in the wall, der Fotograf des Teufels. Fellas, Ella, hey, hey, hey. Wenn du ne Schelle in der Welle fasst, komm, pass auf, jetzt werde ich diese Penner klatschen, bis sie unter Gras haben zu finden sind, wie Keller hasseln. Sie wollen Säbel rasseln, doch das Einzige, was rasselt, sind sie Atem, wenn ihre Hinterbeine reifen an den Wurzeln so gar nicht. Stiller Pass, stille Post, dein billiges Passwort. Du wirst desintegriert, ich werde mit dir im Team, mit ein paar Jungs im Team, damit bist du Geschichte wie der Dude namens Hitler. Damit tanzt du in Germano, Johnny Sheens, ganz genau. Ich habe 3 Jahre gebraucht, 3 Jahre am Quittenbaum, bitteres gekaut. Das heilige Gebraute war leider ein Klausner-Autsch. Unterm Weihnachtsbaum und Matze geht drin auf wie Kippenrauch. Ich habe so 4-6, yo, der Homie-Step. So 4-6 und die Politesse will mein iPad. Doch ich gebe hier das Messers Schneide. Das Messer schneide wie einem Fleischkotelett auf einem Schneidebrett in Courage. In und change, ich mache Handeltraining immer im Schlafwandel. Mein Fisch macht Handeltraining hinter ner Glaswand. Na, no Mentos, Cola ist gleich Sprengstoff. 50 Grad ohne 50 Shades of Trey. Mein Schwanz ist die Zentrale von Mr. Grace. Weltweit operierenden Unternehmens, das Metadaten sammelt, um das Internet der Schwänze zu verwandeln. Es handelt sich im Angesicht um die ultimative Fantasie eines architektonischen Adjektivs. Nämlich groß, nenn es Zweck, Boyo, du willst den Anti-Kick heiraten oder Autarke. Doch ich bin weg, yo, wie die Bremer Stadt, Musikanten, back in black and grau. Schau lustige Passanten, nachdem sie im Feuer des Sandsteinfahrers in Greyhouse standen. Occupy, denn wenn wir im Greyhouse sitzen, sollte nur mit Shades werfen. Hinter Sonnenfinsternis brillen mit so wie chillen. Hey, was ist denn reicht so für Sechse? Ich werfe Sandbag über die Schulter hinter mir. Detoniert der sind YOLO und Zweck jetzt, weil ich kühl dabei bleib, so wie Bootfrost. Fährt sie früh auf mich ab, so wie ein Snowboard, während ich Eis verkauf. An ihrem Monat schon und folgt mir hoch. Was bekomm ich unter der Theke? Einen Blowjob. Ihr war stolz, ich hab bei tausende Gehirnzellen geopfert, gebauen Opfer, trotzdem glaubt, das sind die Fotofritöse. Denn man kann von deiner Freundin nicht träumen, sie passt in den Traum nicht rein, Schande, da platzt der Traum wie eine Seifenblase. Meine Geschichte kommt aus der Kunstkultur, deine Geschichte kommt aus Lokuruxur. Deine goldene Platte schickte Briefgold zurück, ich ließ Aladdin Anarchie ziehen. Er bekam Allergien gegen Baldrian beim Handballspielen und sah aus wie ein Kind mit Harlequin. Den Kopf über Wasser halten, sonst kommt der Stoff nass, Alter. Ich sollte Kopf an Hannes Stange halten, sonst fliegen Kopfsteinbugs über Hackeberry Film. Ich trinke Gin Tonic mit Cranberry Stimpacks. Eugenetik, ich bin der Feuerteufel. Another brick in the wall, der Fotograf des Teufels. Fellas, Ella, hey, hey, Ella, hey, hey. Wenn du mir Schelle in der Welle fasst, komm, pass auf, jetzt werde ich die Penner klatschen, bis sie unter Grasnarben zu finden sind, wie Keller rasseln. Sie wollen Säbel rasseln, doch das einzige, was rasselt, ist ihr Atem, wenn ihre Hinterbeine reifen an den Fruchtpflanzungsorganen.